Das ist vor allem auch deshalb eine wundervolle Pointe, weil die Romantik sich nicht nur durch ihre Märchen- und Sagenbegeisterung auszeichnet, sondern auch durch ihre Naturspiritualität und den Traum der Allbeseeltheit der Welt. In Novalis' Roman Heinrich von Ofterdingen, in dem der Held der Sehnsucht nach der blauen Wunderblume verfällt, erzählt der Titelheld gleich zu Beginn: Ich hörte einst von alten Zeiten reden, wie da die Tiere und Bäume mit den Menschen gesprochen hätten. Mir ist gerade so, als wollten sie allaugenblicklich anfangen und als könnte ich es ihnen ansehen, was sie mir sagen wollten. Ein Hinweis mehr, wie das animistische Denken sich immer wieder neu Bahn bricht. Hätte Novalis nur gewusst, wer da zu seinen Füßen in der Erde ruhte. Zurück zum Grab. Dann ist da jenes Ensemble an Gegenständen, die man in Anlehnung an Hillerson Tachtit und den Horn Shelter Man der medizinisch-magischen Dimension zurechnen kann. Die Schildkrötenpanzer, die Muschelschalen, das abgeriebene Stück Rötel und der halbierte Mittelfußknochen eines Rothirsches, an dessen Ende noch Rötel haftet. Der kann wie ein Spatel zum Abrieb und Auftrag von Farbe gedient haben, sagt Juan Padilla, etwa für die Körperbemalung. Er wird aber auch zum Anrühren benutzt worden sein. Rötel wird oft mit anderen Substanzen, wie fetthaltigen Bindemitteln, vermischt. Wer weiß, was sich einst an Kräutern und Sohle, Rindenextrakten und anderen Mixturen im Grab befand. Ziehen wir ein erstes Fazit. Besser ausgestattet konnte man im Mesolithikum die Reise in die andere Welt nicht antreten. Für alles war vorgesorgt. Das gilt für die tierischen Hilfsgeister wie für das technische Survival-Kit.